ich meine, erstmal, das ist das Goethe-Institut ja so ein ganz herrschaftliches Haus und irgendwie so ein kleines Schmuckkästchen. Und was aber immer natürlich ein Problem ist, dass viele Leute, also man hat diese schwere, große Tür vor sich, die verziert ist und so. Und man kann nicht so richtig reingucken, man weiß nicht so richtig, darf man da rein, kann ich da rein, da ist es für mich. Wenn man dann hier so reingeht, dann ist die Tür ja auch relativ schwer. Man muss da also sich dagegen lehnen mit seinem ganzen Gewicht. Und ist natürlich alles andere als Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und so weiter freundlich. Als ich zum ersten Mal hier reingekommen bin, das war auch im Winter. Und dann war hier quasi angebracht so ein dicker Samttheatervorhang als Windschutz, in dem man sich dann erstmal in so einem staubigen Leutevorhang verfangen hat. Das war irgendwie ein bisschen noch eine unangenehmere Situation. Wir haben es jetzt versucht aufzulösen und so einen Windfang zu machen mit eben dieser neuen Glastür, die wir eingezogen haben, um zum einen Transparenz herzustellen und zum anderen eben die Kollegen drinnen zu schützen, dass es eben nicht ganz so kalt wird, weil der Flur ist doch zugig. Dass wir hier so einen relativ steilen Anstieg haben, finde ich natürlich extrem schade, weil ebenherdig wäre das einfach besser für den Zugang für alle Menschen. Aber mit diesem Windfang kommt man jetzt langsam hier in so eine etwas wärmere, kommt man jetzt in so eine wärmere Atmosphäre hier irgendwie rein. Mein erster Weg, wenn ich hier reinkomme morgens, ist natürlich immer erstmal zu unserer Rezeption Information, wo man erstmal irgendwie hört, was gibt es Neues am Tag, was ist das, was gerade heute ansteht, beziehungsweise was ist Schreckliches passiert über Nacht, was sind so die Neuigkeiten, die Information ist ja für uns sowas wie so ein, auch für uns intern quasi so ein Kommunikations-Hotspot, wo man hört, ah, der ist krank oder die kommt heute später oder die sich gestern verletzt oder ja, oder gestern Abend gab es einen Feueralarm oder also so, das ist quasi hier unser Informationsdrehpunkt. Dadurch, dass wir jetzt hier nicht mehr die Bücher ausleihen, normalerweise habe ich immer mehr über abends oder über nachts irgendwie Bücher mitgenommen. Die hat man ja immer hier zurückgegeben in den letzten Jahren. Jetzt hat sich das geändert durch unser neues RFID-System, wo eben die Nutzer der Bibliothek selbst Bücher ausleihen können und verbuchen können. Deswegen ist jetzt eigentlich mein erster Weg am Morgen immer so durch dieses Kaffeehaus, was natürlich auch schön ist mit dem Geruch und man fühlt sich gleich so ein bisschen, ah, schön, hier möchte man sein, gut, dass ich hier arbeite. Und deswegen ist dann eigentlich immer morgens schon der erste Weg Richtung Bibliothek, wo man dann erstmal hier seine, jetzt in unserer neuen Maschine irgendwie seine Bücher oder Zeitschriften, die man über Nacht hatte, dann zurückgeben kann. Und dann wird man natürlich gleich so ein bisschen inspiriert. Was gibt's Neues? Wie sieht's hier aus? Meistens sieht man ja auch an der Bibliothek, was hat hier gestern stattgefunden. Entweder ist es noch ganz Kraut und Rüben morgens oder es ist schon vorbereitet für den Tag. Ich weiß ja auch oft nicht im Detail, was für eine Schulklasse kommt da jetzt, wer ist da jetzt zu Besuch in der Bibliothek heute, was steht da am Programm an, und dann hat man aber durch die Formation der Tische und Stühle, denkt man, ah, stimmt, da war ja heute irgendwas. Und ich finde irgendwie, Bibliothek ist so eine unglaublich großartige Erfindung, weil, wie gesagt, man hat Zugang zu so vielen Sachen, die man sich gar nicht kaufen könnte und wollte oder die man gar nicht aufbewahren könnte und wollte. Ja, man ist wie in einem Kaufhaus und darf sich das alles einfach mitnehmen. Und danach darf man es auch einfach wieder zurückgehen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie entsorge ich das jetzt oder wie schmeiße ich das jetzt am besten weg. Und deswegen entstand ja auch die Idee der Bibliothek der Dinge, die das einfach noch ein bisschen ausgeweitet hat an, also genau diese Idee einfach noch weiter geführt hat und ausgeweitet hat. Und auch da sind natürlich viele Dinge, die wir auch selbst benutzt haben, auch oft bei der Auswahl der Dinge ganz am Anfang, war das eben auch so, dass wir schon auch alle als Nutzer von uns ausgegangen sind und gesagt haben, ja, was würden wir denn gerne mal ausprobieren und was würden wir denn gerne mal benutzen? Und das war ja quasi auch der Ausgangspunkt, noch bevor wir dann auch die Nutzer gefragt haben oder die dann mit eigenen Ideen kamen. dass man gesagt hat, okay, was hätten wir denn gerne als zum Ausleihen. Und das war so der Ausgangspunkt und wir haben die auch sehr, sehr, sehr, sehr intensiv genutzt. Wir waren, würde ich sagen, so eine klassische Bibliothek, also mit vielen Regalen, grauen Metallregalen. Das war quasi so die Erstausstattung, die alle Goethe-Institute irgendwie in den 90er Jahren, die neu gegründet wurden, hier in der Region auch bekommen hatten. Das waren diese Standard, damals Standard-Bibliotheksregale, so beiges Metall. Die standen in den Raum voll. Das war auch eine gut geführte Bibliothek mit einem großen Bestand und die auch gut genutzt wurde, aber eben nicht als irgendwas anderes als eine Bibliothek genutzt zu werden. Und natürlich, da wir auch nur 1,5 Stellen quasi haben, um die Bibliothek zu leiten und führen und auszustatten, waren entsprechend die Öffnungszeiten halt auch sehr, sehr, sehr begrenzt. Und es gab viele Hinweise darauf, dass man sagt, Mensch, ist sie natürlich nur während der normalen Arbeitszeiten offen, was natürlich irgendwie für eine Bibliothek doof ist, wenn Leute das nutzen wollen, die selbst arbeiten. Man hatte zum Teil den Eindruck, dass man halt quasi vor lauter Bäumen auch manchmal die einzelne Perle oder das nicht mehr gesehen hat. Und weil wir einfach einen Raum haben, wir haben keinen Veranstaltungsraum, es gibt viele Goethe-Institute, die sind so luxuriös ausgestattet, die haben eine super Bibliothek und dann aber auch noch einen eigenen Veranstaltungsraum und so, dann haben wir gesagt, okay, wir machen die ein bisschen flexibler und nehmen die Bücher quasi an die Wand. Vorher waren die Bücher in der Mitte und die Wände waren quasi halb frei, halb mit Büchern. Und wir nehmen die alle an die Wand. Wir reduzieren den Bestand. Da haben viele Leute aufgeschrien und fanden das ganz furchtbar, Bücher wegwerfen und so weiter und so fort. Aber wir haben uns eigentlich darauf beschränkt, also wirklich, dass wir geguckt haben, okay, welche Bücher sind A, älter als 10 Jahre und B, seit 10 Jahren kein einziges Mal mehr ausgeliehen worden. Und dann hat sich das eigentlich schon deutlich reduziert, wo wir dann auch gesehen haben, ja, das ist auch wirklich die Geschichte dreht sich fort und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt mittlerweile einfach auch gesagt, wir wollen einfach darauf Wert legen, dass wir halt immer einen neuen Bestand. Wir sind keine Sammlungsbibliothek, wir sind keine Stadtbibliothek, wir sind keine Universitätsbibliothek, schon dreimal nicht. Wir sammeln nicht unsere Sachen, sondern wir bieten immer nur das, was gerade neu auf dem deutschen Buchmarkt ist oder was halt gerade ein Klassiker auf dem deutschen Buchmarkt ist. Und haben gesagt, wir konzentrieren uns auf verschiedene Zielgruppen, wo wir sagen, okay, das Sachbuch, das läuft, das hat nicht so viele Leser hier, Belletristik hat relativ viele Leser, Literaturwissenschaft, die Germanistik ist ein großes Fach, das ganze Angebot für Deutsch als Fremdsprache, also für Deutschlerner, das bauen wir aus, weil das ist eigentlich die größte Zielgruppe. Und was wir ausgebaut haben, war der Kinder- und Jugendbuchbereich, insbesondere Kinder und Kindergartenkinder, weil wir da gemerkt haben, da ist auch ein sehr, sehr großer Bedarf und die sind eigentlich auch immer, also mit das am meisten genutzte, zusätzlich zu den Zeitschriften ist das sicherlich das, was am meisten ausgeliehen wird. Und wir haben unsere Ausleihzahlen, also das ist dann immer interessant, wir haben unseren Bestand verringert, fast um die Hälfte, aber wir haben unsere Ausleihzahlen vergrößert. Also die Zahl der Ausleihen ist gestiegen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir uns eben mehr konzentrieren auf da, wo es wirklich Bedarf ist und das ausbauen und die anderen Bereiche reduzieren. Und dass man natürlich auch in einem Ambiente, dass wir versucht haben, möglichst viele Bücher mit Coverfront zu präsentieren, dass es auch dann einfach mehr einlädt oder die Leute mehr angesprochen werden. Was wir auch ausgebaut haben, ist eben hier im Kaffeehaus die Übersetzung. Wir haben ja ein ziemlich großes Übersetzungsförderungsprogramm, wo wir versuchen, aktuelle Literatur aus dem Deutschen ins Slowakische zu übersetzen und das eben auch so zugänglich zu machen. Das hat auch immer so ein bisschen so eine stiefmütterliche Rolle gespielt, man hat die kaum gefunden, die jetzt eben hier so im Café zu präsentieren, weil das Café ja auch ein Angebot ist für Menschen, die auch sagen, okay, ich kann kein Deutsch und ich will auch kein Deutsch können und ich brauche das nicht in meinem Leben. Die aber dann sehen, oh, ich kann mich aber trotzdem irgendwie deutscher Literatur nähern, aber dazu muss ich kein Deutsch können, sondern einfach die slowakischen Übersetzungen aus. hier unten in der schönen Bibliothek halt nicht rein. Ich gehe nach oben, fand es natürlich ganz wunderbar, dass wir da so einen Lichthof haben und man über diese Treppen, denen man schon ansieht, dass sie irgendwie eine lange Geschichte haben und dass es kein neues Haus ist, was man an allen Ecken und Enden dem Haus ja sowieso ansieht, da nach oben zu gehen. Hier oben sind unsere Büros und die Mehrzahl unserer Klassenräume. Früher hatte ich mein Büro gleich rechts beim Reinkommen. Da ist jetzt heute die Sprachabteilung. Das haben wir aus verschiedenen Gründen gewechselt. Das heißt, ich komme hier vorbei an unserem Foyer, das wir ein bisschen umgestaltet haben. Da sitzen dann meistens schon ein paar Menschen, die auf den Kursbeginn um 7.30 Uhr warten oder sind gerade in die Klassenräume, verschwinden gerade in die Klassenräume. Ich fange meistens so um 8 Uhr an zu arbeiten. Und dann habe ich eben in meinem riesigen Schlüsselbund, muss ich erstmal meinen Schlüssel suchen, der dann zu meinem Büro führt. Und habe ich dann die Möglichkeit, erstmal mit meinen Kolleginnen einen kleinen Spaß zu halten, bevor ich dann hier ins Durchgangszimmer in mein Büro komme. Und hab das Glück, hier mit so vier Fenstern in einem irgendwie ja, sehr schönen Ambiente arbeiten zu dürfen. Aber wir gucken hier direkt zu unseren ungarischen Kollegen und winken uns ab. Und zu mal zu, wenn die dann auf ihrem Balkon sind und Raucherpause machen. Und wir teilen uns einen Mirabellenbaum. Und ab und zu kommt dann der Hausmeister des Ungarischen Kulturinstituts an der Feuerleiter auf unser Dach gekrabbelt und reicht uns durchs Fenster Mirabellen.